Der Radio Marabu Flashback mit Fischer und Göbel beschäftigt sich ein drittes Mal mit dem Thema Lieder mit Sprechstellen. Das sind Songs, in denen die Künstler aus dramaturgischen Gründen oder weil ihnen nichts Besseres eingefallen ist, auf einmal sprechen. Wir forschen an diesem Thema auch in den nächsten 60 Minuten. Eric Burdon geht los, San Francisco Night. So if the viewer cannot understand it, particularly those of you who are European residents, save up all your bread and fly Translove Airways to San Francisco, USA. Then maybe you'll understand the song. It will be worth it. If not for the sake of this song, but for the sake of your own peace of mind. Lights beam, creates dreams. Walls move, minds do too. On a warm San Franciscan night. Old child, young child, feel alright. On a warm San Franciscan night. On a warm San Francisco night. Old angel, young angel, feel alright. On a warm San Francisco night. I wasn't born there, perhaps I'll die there. There's no place left to go. San Francisco. Is filled with hate. Heavens above, he's on a street called love. When will they ever learn? Old cop, young cop, feel alright on a warm San Francisco night. The children are cool, they don't raise fools. An American dream includes Indians too. Der Marabu Flashback mit Fischer und Göbel zum Thema Songs mit Sprechstellen. Wir streben zu diesem Thema ja auch einen Lehrstuhl an und suchen noch eine renommierte Universität, die uns dabei unterstützt. Der folgende Künstler ist eher bekannt als Moderator, da hat er Fernsehgeschichte geschrieben. Ursprünglich war er Autoverkäufer, aber er hat auch mit einigen erfolglosen Musikproduktionen die Musikarchive dieser Welt bereichert. Wir hören ein Werk mit eher dokumentarischem Wert. Es erzählt die Geschichte über die Folgen einer Dienstfahrt und die frühere Heimkehr. Es ist Mitternacht, John. Der Heck, der Dieter, der Thomas! Diese Geschichte beginnt mit dem Ende von Dave Walton. Er war glücklich mit seiner Frau Olivia. Bis zu dem Tag, als er früher als vorgesehen von einer Geschäftsreise nach Hause kam und sie in den Armen seines besten Freundes John Robertson fand. Nach einer heftigen Auseinandersetzung verließ er das Haus. Kurz nach Mitternacht wurde er von Passanten nahe der Tower Bridge aus der Themse gefischt. Er war tot. Seit jener Nacht fand John keine Ruhe mehr. Und immer dann, wenn Big Ben den alten Tag vergessen ließ, war diese Stimme da.

Du hast dich verändert, wir haben uns verändert. Das Leben ist Veränderung. Denkst du noch an mich? Spürst du es noch? Für immer und immer bist du bei mir. Ich bin sehr nahe. Take care. Because I'm coming home. I'm coming home. Let me show you who I am. Let me show you I'm your man. I would give anything just to see you again. Coming home. I'm coming home. Let me show you that I care. Let me show you that I share. I would give anything to see Jeannie again. Coming home. Falco und Jeannie, davon gab es noch drei Fortsetzungen, die wollen wir euch und uns aber an dieser Stelle ersparen. Österreich hat uns bei unseren Nachforschungen zum Thema Songs mit Sprechstellen sehr, sehr viel Material geliefert. Deswegen kommt jetzt gleich ein ganzes Österreich-Special. Drei Titel aus Österreich, käme die Schweiz noch dazu, könnten wir eine Eurovisionssendung veranstalten. Wir hören Kreisky, scheiße Schauspieler, dann der Schauspieler Ludwig Hirsch mit Spur im Schnee aus seiner ersten Platte und die erste allgemeine Verunsicherung, heiße Nächte in Palermo. Keine Musik, doch Instrumente sind da und wir wissen sie zu bedienen. Dabei konzentrieren wir uns gar nicht aufs Spiel. Wir schauen uns lieber die Mädchen an. Klaus sagt, die hier verlangt nach der starken Hand eines Schlagzeugers, nicht nach der weichen Hand eines Keyboarders. Und dann hören wir legeres Gebrüll. Scheiße Schauspieler, die ganze Burg. Oh, Schwanzis Lausadov und die Minischmeier, die braten sich jetzt unsere Mädchen. Wir sagen scheiße Schauspieler und wir fangen an zu rennen. Scheiße Schauspieler in unserem versperren. Papa, du musst helfen, hol vom Dachboden ist quer. Geschwind die Kinder alle beide drunter im Keller verstecken und das Kerzerlaut zünden. In der Herrgottsecken. Papa, bitte gib Acht. Denk an die Kinder und pass auf, bei jedem Schritt, den was du machst. Und er schultert das quer und er streicht übers Haar. Sie gibt ihm ein Puzzle, das erste seit einem Jahr. Und er geht raus in die kalte, in die stockdunkle Nacht Ein Sturm vor dem ins Gesicht. Vater unser, der du bist. Drunter beim See haben sie sich getroffen. In der linken Hand halten sie die Vogeln. In der rechten die Krochen. 20 starke Männer, die mutigsten der Stadt, schleichen leise durch den Stadtpark, der Spur immer nach. Sie sind zu allem bereit, sie sind zu allem entschlossen. Die Bestie muss sterben, muss heute Nacht vernichtet werden. Plötzlich schreit einer wie blöd. Geschwind, kommt alle her! Hinter Fliederbuschen, da hat sich was bewegt! Ja, es ist wirklich wahr. Dort hinten muss die Bestie sein. Sie entsichern die Quer, kreisen den Fliederbuschen ein. Es stinkt, es ist ein fürchterliches Grunzen zum Herrn. Jetzt hast die Nerven bewahren. Nur nicht ohnmächtig werden. Einmal teilt sich das Gebüsch. Du glaubst es nicht, wer da plötzlich mittendrin im Fliederbusche steht. Die Operettensoubrette, die Operettensoubrette. Es war in einer schwülen Sommernacht. Im Ristorante von Al Carbonara, dem Vater des organisierten Erbrechens. In einer Pizzeria in Palermo City kaut ein dubioser Mafioso traurig seine Calamari Fritti. Und im Kreise der Familie erzählt dann der Patrone Der Chianti ist schon wieder alle. Musik aus Österreich im Marabu-Flashback zum Thema Sprechstellen. David Bowie ist nicht mehr, bei uns lebt er weiter. Kein Flashback ohne Bowie. Genau, und im Flashback zum Thema Sprechstellen ist es immer nicht ganz einfach, was von Bowie zu finden, was man wirklich guten Gewissens in diese Rubrik bringen kann. Wir sind fündig geworden auf dem Album von 1995, Outside. Hier ist The Heart's Filthy Lesson. There's always a diamond friendly sitting in the Life Hotel. The Heart's Filthy Lesson. With her 100 miles to hell. If there was only something between us. If there was only something between us. Other than our clothes. Something in our sky. Something in our sky. Something in our blood. Something in our stars. Patty. Patty. Who's been wearing Miranda's clothes? Flashback ohne Bowie, das war The Heart's Filthy Lesson. Sprechstellen geht es hier. Die Old Saints haben ja gerade was Neues veröffentlicht. Hier ist ein Klassiker, Never Ever, mit Sprechstellen. Radio Marabu. Cool. More. Cool. Music. Cool. A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so. I need to know what I've done wrong. And how long it's been going on. Was it that I never paid enough attention? Or did I not give enough affection? Not only will your answers keep me sane, but I'll know never to make the same mistake again. You can tell me to my face, or even on the phone. You can write it in a letter. Either way, I have to know. Did I never treat you right? Did I always start the fight? Either way, I'm going out of my mind. All the answers to my questions I have to find. My head's spinning. Boy, I'm in a daze. I feel isolated. Don't wanna communicate. I'll take a shower. Runs right from A to Z. Conversations hit. that I can't find. I'm not crazy. I'm sure I ain't done nothing wrong. No, I'm just waiting. 'Cause I heard that this feeling won't last. Zu Herzen gehend, ein schöner dramatischer Aufbau, die All Saints. Ich muss auch sagen, uns fallen immer wieder Lieder mit Sprechstellen ein. Wir müssten halt mal unsere Musikdatenbank, unsere 30.000, 40.000 Titel durchhören bei einem Kasten Bier ab. Ja, muss man sich einfach mal einen Abend Zeit nehmen, in aller Ruhe. Muss man tun, es bleibt uns nichts anderes übrig. Jetzt haben wir was weiteres gefunden, Pian Sampson mit We Love to Love. Tracy, I got something to tell you. Hey, listen. Since you've been gone, I've been feeling sad and blue. Just watching video and dreaming about you. By the telephone, all alone, thinking about the hour. only days. I need you in my life each and every way. Minus you, I'm half. Plus you, I'm whole. You're the something in my body and soul, my love. Der Marabu-Flashback, Lieder mit Sprechstellen, PM Samson, ein Song, der kaum noch im Radio gespielt wird. Man muss aber auch zugeben, den will kaum noch einer hören. Das trifft auf unsere nächste Künstlerin nicht zu. Schön, dass du das Lied ausgegraben hast. Es hat außerdem eine exemplarische Sprechstelle, die in unserer Doktorarbeit entsprechend gewürdigt werden wird. Man hört diesen Titel aber auch kaum noch im Radio. Wir können uns aber beide daran erinnern, in den 80er Jahren auf HR3 war er oft zu hören. I've never been to me, hier ist Johnny. Hey, lady. Cursing at your life, you're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do, but I wish someone had to talk to me like I want to talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. I've been to paradise, but I've never been to me. Please, lady, don't just walk away. 'Cause I have this need to tell you why I'm all alone today. I can see so much of me still living in your eyes. Won't you share a part of a weary heart that has lived a million lies? Oh, I've been to Nice and the Isle of Greece while I sipped champagne on a yacht. I moved like Harlow in Monte Carlo and showed 'em what I've got. I've been undressed by kings and I've seen some things that a woman ain't supposed to see. I've been to paradise, but I've never been to me. Hey, You know what paradise is? It's a lie. A fantasy we create about people and places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth. That's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. I spent my life exploring the subtle whoring that costs too much to be free. Hey, lady, I've been to paradise, but I've never been to me. Nein, das war doch wirklich eine Wiederhörensfreude. Charlene auf Radio Marabu, der Flashback wieder mit Sprechstellen. Kommen wir nun zur Rubrik Brecht hat Recht, und da können wir es ganz kurz machen. Unser Kollege Hans-Peter Körner spricht. Bertolt Brecht, Kinderhymne. Anmut spart nicht, noch Mühe, Leidenschaft nicht, noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land. Dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und weil wir dieses Land beschützen, lieben und beschirmen wir's. Und das Liebste mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's. Brecht hat Recht, der Marabu-Flashback, Lieder mit Sprechstellen zum dritten Mal. Wir haben ja vorhin Österreich behandelt, auch die DDR konkurriert im Kampf der Systeme um die beste Sprechstelle. Ein schönes Beispiel dafür ist Titanic. Der Song ist von der Band GES. Und da ich ja auch schon in meinem Leben die eine oder andere Nachricht im Rundfunk vorgetragen habe, der Hinweis, die Sprechstelle ist ein Nachrichtensprecher. Und einmal riefen sie alle, ah. als da so glitzernd und herrlich nah ein Berg aus Eis vorüberrauschte. Edelstein war wohl verwahrt. Der Champagner wusch das Deck auf der Titanic. Und die nicht so Reichen träumten da schon den Reichtum von Amerika. Und mit voller Kraft voraus fuhr die Titanic. Eine amerikanische Nachrichtenagentur meldete, sollen in den Nachtstunden SOS-Signale von der Titanic aufgefangen worden sein. Nach Kollision mit einem Eisberg hätte das Schiff starke Schlagseite und sei nicht mehr zu retten. Wir sind im Marabu-Flashback zum Thema Sprechstellen musikalisch in der DDR angelangt. Da gehört natürlich auch eine ordentliche Friedenspredigt dazu. Die trägt jetzt Marcel Fischer für Sie vor aus einem Reisebuch über Syrien aus dem Jahre 2011. Man erlebt hervorragend und alles andere als autoritäre Sprachlehrer, die bei Adorno und Mitscherlich in Frankfurt studiert haben, und Reiseleiter, die Leipzig aus ihren Studientagen besser kennen als mancher Leipziger. Die 20 Millionen Syrer sind ein überaus buntes Völkchen. Denn hier, wo sich wie in kaum einem anderen Land des Nahen Ostens ideologische und religiöse Gegensätze auf engstem Raum summieren, lebt man in einer seit jeher multikulturellen Gesellschaft. Die Gegensätze aber, die Vielfalt der Bekenntnisse hat die Menschen tolerant gemacht. Fanatismus und Extremismus haben in Syrien keine Chance. Ein Reisebuch 2011, übrigens keins von Präsident Assad herausgegeben, sondern amerikanisches von Max Galli und Maria Mill. Hallo, hier ist Maschine von den Pudis. Ihr hört Radio Marabu. Hallo, hier ist der Peter Meyer von den Pudis. Ihr hört Radio Marabu. Irgendwo gibt es einen Planeten, auf dem intelligente Wesen leben. Sie sehen vielleicht genauso aus wie wir. Und auf diesem Planeten gibt es Bibliotheken voll mit Büchern, geschrieben von Dichtern, Philosophen und Wissenschaftlern. Und vielleicht, wenn auf der Welt der Hass und die Gier so groß werden, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann, dann vielleicht gibt es dort auch ein Buch, das heißt Der Untergang der Erde. Es wird über uns berichten, über unser Leben, über unseren Tod und über Feuer, das so groß war, dass keine Tränen es löschen konnten. Bis hin zur letzten Sekunde, als die Erde aufhörte zu existieren. Und aus 10 Milliarden Augen ein Trauerregen ran und ein Tränenmeer, das überlebt. Schwebendes Grab im All, auf dem keine Blume wächst.